Hallo, ich bin Andy G. Und ich bin Mr. Scott. Von geilabarbein.de und ihr hört den Blogcast von blog.jewel.de mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe des blog.jewel.de Podcast mit mir, René, auch wenn man es nicht glauben mag. Ja, und mit mir, mit Stefan. Was ist denn los, René? Ja, ich habe einfach mal gedacht, für diese Sendung verstelle ich mal die Stimme. Irgendwann kommt jeder mal in Stimmbruch, ne? Ja, ist Vorbereitung auf einen Synchronisationsjob. Genau, du hast, weil ja in Hollywood streiken ja die Autoren, hast du gedacht. Genau. Dann synchronisierst du jetzt. Ja, ich habe mich aber vor der Sendung mit Nasenspray gedopt. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen unter Einfluss stehe... Wenn du jetzt nasal sprichst... Nee, da, wer weiß, was da drin ist. Das ist ja nicht die erste Ladung, die ich mir heute reingepfiffen habe. Ja, aber ich habe auch noch was anderes, Stefan. Hör ich mal. Ohren an den Kopfhörer. Hast du gehört? Ja, was war das? Was war das? Das ist mein Getränk für diese Sendung. Ach so? Die Lieferung ist gekommen. Ach, cool. Ja. Bei mir ist es noch nicht angekommen. Ja, Stefan, ich bin heute... quasi Alleintrinker, wenn man so will. Und vielleicht hilft es ja was. Und für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, wir haben für die nächsten Podcast-Folgen einen Getränkesponsor gefunden. Und zwar Rhinos Energy Drink. Ja, schicke Sache. Dafür erstmal herzlichen Dank, weil das war eine total coole Idee, finde ich. Ja. Und ich meine, wir trinken ja eh immer während des Podcasts was. Und warum sollen wir da nicht einen Energy Drink? Ja, das heißt, Stefan, du musst so schnell wie möglich vorbeikommen. Ja. Um dir deinen Anteil abzuholen. Gut, dann lasse ich euch mal alleine. Nee, das machen wir dann. Nein. Also ich habe das dann in der nächsten Sendung, trinke ich dann auch mit und René, dann wie schmeckt's denn? Hast du mal gekostet? Ist jetzt blöd, jemanden, der eine Erkältung hat, zu fragen, wie schmeckt, aber... Also ja, stimmt, deine Geschmackssinne sind ja hinüber. Man schmeckt was durch. Mal schauen, also wird sich wahrscheinlich Ende der Sendung dann die Wirkung einstellen. Wenn du dann eingeschlafen bist. Nee, das denke ich eher nicht. Eine Mischung zwischen Nasenspray, Taurin und was ich sonst noch an Medikamenten einnehme. Also ich stelle mal die Frage in den Raum, weil ich sie mir selber nicht beantworten kann. Ist es eigentlich gut, wenn jemand, der krank ist, einen Energy Drink trinkt? Mhm. Ist es gut für den Körper? Das werde ich jetzt gleich mal testen. Also das werden wir nachher sehen. Ja. Wir haben übrigens noch eine Broschüre beigelegt. Und da ist mir aufgefallen, wo die überall sponsoren. Aha. Zum Beispiel, du als Sportkenner müsstest da vielleicht auch das eine oder andere Mal schon gesehen haben. Formel 1. Rhinos Energy. Ja, ich glaube... Spiker, irgendwie. Spiker, ja, Team Spiker. Also, sagt mir gar nichts. Nein? Nee. Porsche Carrera Cup. Mhm. Also dann irgendwelche Ferrari-Rennen, Mini-Challenge, Mercedes DTM... die Rallye in Dakar, Formel 3, also die scheinen echt aktiv zu sein, wenn ich hier die durchblätter. Boxen auch, zum Beispiel Axel Schulz, Virgil Hill, Eishockey, die EHC München und Fußball, SSV, Jahn Regensburg. Ja, ist eine ganze Menge, aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir sind noch nicht drin. Nee, das wird sich jetzt ändern. Ja. Die Broschüre muss überarbeitet werden. Genau so ist es. Ja, also wie ich gesagt, bin gespannt. Dann, ja. Ich freue mich schon tierisch auf die nächste Sendung, weil dann kann ich das auch mal trinken. Mhm. So, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ja, Weihnachten rückt immer näher, oder? Hast du nicht auch schon Angst? Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Und irgendwie versuchen schon einige Leute so künstlich Weihnachtsstimmung zu verursachen. Und am Wochenende hatte ich so mein kleines Aha-Erlebnis, als ich einkaufen war. Da habe ich so das Gefühl gehabt, dass die Gänge immer enger werden, weil zwischen den Gängen noch irgendwelche alles zugestellt wurde mit Weihnachtszeug und oh, das ist ja furchtbar. Da kommen wir ja gar nicht mehr durch. Ja, wenn du das damit. Das wird ja förmlich aufgezwungen. Wenn du mit dem Einkaufswagen dann durch die Gänge ziehst, dann hängt dir das ganze Lametta dann an der Kasse dran. Genau, ja. Nee, aber bis jetzt habe ich noch widerstehen können von dem Weihnachtszeug. Also ich bin in Weihnachten in der Hinsicht schlecht vorbereitet, ich habe meine ganzen Wünsche noch gar nicht zu Papier gebracht. Na, seit dieser Woche ist ja wieder das Postamt in Himmelfort geöffnet. Ach so. Wollen wir nicht mal einen Brief hinschreiben? Na, mach das doch mal für Leo. Sagst du mal ein paar Wünsche und dann versuchst du mal dahin zu schreiben. Vielleicht klappt's ja. Du, reagieren die auf die Briefe? Ich denke schon. Sonst würde das nicht so erfolgreich sein. Mhm. Werdet schon wieder bezahlt. Wird bestimmt von Steuergeldern gemacht. Ja, da können wir nochmal drüber nachdenken. Wäre vielleicht mal ein schöner Test, ob das funktioniert. Ja. Ja. Ja. Ja, und in Berlin ist der erste Schnee gefallen letzte Woche. Ich hab's gesehen. Ich war zugegen. Ja, das war richtig kalt ist es auch geworden. Ja, ja. Jetzt weiß man ja, woher du deine Grippe hast. Ein Schal oder so kennst du nicht, ne? Doch, doch, ein Schal hatte ich um. Mich hat's ja schon, also angedeutet hat sich das Ganze ja bei meiner Fahrt nach Hannover. Hm. Und vielleicht wäre, wenn ich nicht die Zugverspätung gehabt hätte, vielleicht wäre ja, wäre ich dann 2 Minuten weniger der Kälte ausgesetzt gewesen. Mhm. Ja, wenn wir in den Staaten leben würden, könnte ich jetzt quasi die Bahn verklagen. Naja, die Bahn hat schon genug Probleme im Moment, glaube ich. Naja, ich denke mal, nächste Woche ist es weg. Ja. Eine Woche sagt man ja immer, ne? Schön, da freue ich mich ja. Das heißt, wenn der Podcast rauskommt, ist alles überstanden. Gut, Stefan, dann danke ich dir für das Gespräch. Leg dich ins Bett, ne? Mach dir noch eine heiße Zitrone. Nein. Was gibt's bei dir sonst so Neues, außer dass du jetzt ein paar Viren verschluckt hast? Eigentlich so nicht viel, aber was ich auf jeden Fall noch erwähnt haben wollte, war die Geschichte mit dem HMI-Kommentar, den wir hatten. Ja. Es gibt einen Beitrag über die HMI, wofür steht das eigentlich? Hamburg, Mannheim, mal irgendwas, ne? Ja, hast du den Kommentar denn irgendwie zufällig da, um da mal aus dem Inhalt zu rezitieren? Also es geht um eine Versicherung, ne? HMI ist irgendwie, also ich möchte jetzt nicht falsch sagen. Lass uns nochmal kurz gucken, was ist denn HMI? Wir recherchieren einfach mal. Wir gehen mal auf unseren Blog, blog.über.de. Ja, also den Kommentar habe ich hier. Und zwar hat es ein Markus abgegeben. Ja, lass uns ja erstmal klären, was HMI ist. Jetzt kriegt der Verein nur noch kostenlose Namensnennung hier und Werbung. Also besser kannst du ja für den nicht laufen, ne? Ja, besser geht's ja schon gar nicht mehr. Muss man nach Mülleimer suchen, vielleicht findet man das. Dann kommst du auf den Blog bestimmt. Nee, wenn die Leute, also ich habe gesehen, die Leute kommen über die Suchwortkombination Hamburg und Mülleimer. Also bei Wikipedia steht, die HMI ist das Netzwerk Marketingunternehmen der Hamburg-Mannheimer Versicherungs AG. Das Marketing? Netzwerk Marketingunternehmen, so wird es hier deklariert. Ach so, okay. Ja, und es war ja wohl so gewesen, dass einer unserer Blogger angesprochen wurde von einem HMI-Mitarbeiter. Und daraufhin hat er das Thema mal so aufgerollt und hat irgendwie sich nicht gerade erfreulich darüber geäußert. Und jetzt kommen einige Reaktionen nach und nach rein, die halt auch halt nicht gerade positive Dinge von diesem Verein, also nicht Verein im Sinne von e.V., der Organisation. Von dieser Organisation berichten. Und dann hatten wir endlich mal einen Kommentar, der genau die Gegenseite beschrieben hat. Der die ganze Sache nämlich richtig toll findet. Aber der findet andere Sachen nicht toll. Leider ist er da ein bisschen zu weit gegangen. Also ich glaube, der Einstieg seines Kommentars war schon ein bisschen daneben. Was hat er geschrieben am Anfang? Also am Anfang steht, ich muss schon sagen, dass mich solche Homepages und Kommentare wie hier schon sehr wundern. Alles erstunken und erlogen. Wer HMI nicht ernsthaft und erfolgreich gemacht hat, kann sich keine Meinung erlauben. Ja. Derartige Homepages sollten verboten werden. 3 Ausrufezeichen. Das ist natürlich ein blöder Einstieg, um seine Meinung sachlich darzubieten. Ansonsten finde ich den Kommentar absolut in Ordnung, auch mal die Gegenseite zu hören. Er schreibt auch, dass es irgendwie geht, ne, dass er selber auch sehr erfolgreich damit ist. Ja, und wir müssen ja noch ergänzen, du hast dem Markus geschrieben. Richtig. Und ihm den Sachverhalt erklärt und ihm sozusagen die Chance oder die Option gelassen, das Ganze nochmal zu kommentieren, aber in sachlicher Form, aber bis heute ist da nichts passiert. Ja, also scheint es vielleicht doch nicht so toll zu sein bei der HMI, wenn er sich dann mit seiner Meinung auf einmal versteckt. Also ich hätte den Kommentar wirklich sehr gern freigeschalten, aber mit dem unsachlichen Einstieg ist das für uns nicht denkbar. Genau, und das nicht umsonst haben wir ja die Kommentarregeln eingeführt. Ja, und wir sind ja nicht jetzt, es ist ja nun nicht so, dass wir nur Kontrabeiträge zur HMI freischalten, weil auch da gibt es Kommentare, wo wir sagen, nein, oder auch bei anderen, ne? bei anderen Dingern wie Zalando und Telekom, wenn uns da ein Kommentar, egal in welche Richtung der geht, einfach zu unsachlich vorkommt, dann lassen wir den weg, weil das gehört einfach nicht in den Blog. Das war jetzt ernst und sachlich. Gibt es noch erfreuliche Dinge? Ja, erfreuliche Dinge, also. Ja, dann würde ich bei sagen, dir nicht. Nee, jetzt im Moment fällt mir nichts ein, aber das, wie gesagt, das Nasenspray wirkt. Bist noch leicht benebelt wahrscheinlich. Ja. Der Energy Drink, jetzt weiß ich nicht, ob das das Nasenspray irgendwie die Wirkung aufhebt, aber der schmeckt eigentlich nicht schlecht. Ich greife schon zum dritten Mal dahin. Ja, ich würde sagen, wir hören mal ein bisschen Musik. Ja, mal zur Auflockerung. Und danach gibt's Neuigkeiten aus aller Welt. Ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen, wenn das in dem Zustand möglich ist. Ja, dann schnaub dir nochmal die Nase und dann geht's los. Okay, bis gleich. So, hier sind wir zurück. Und Stefan wird uns jetzt ganz erfreuliche Sachen berichten. Ganz erfreuliche Sachen? Ja. Naja, ich habe wie immer in den letzten beiden Wochen geguckt, was so passiert in der Welt. Und naja, vielleicht hat man mal ein paar Dinge, von denen man vielleicht mal gehört hat. Ne? René, du kannst ja sagen, wenn dir die News nicht gefällt, dann zerknüllen wir die wieder. Dann sag ich weiter. Genau. Also eine Meldung war, Dieter Bohlen ist ein Künstler, wenn er in der Jury sitzt bei den Superstars. Mhm. Hat jetzt ein Gericht entschieden, weil es ging darum, dass die Künstlerkasse RTL zu Abgaben gezwungen hat. Und RTL hat gesagt, nein, Dieter Bohlen ist nicht als Künstler dort in der Jury und hat deshalb das abgelehnt und geklagt. Das Gericht hat die Klage abgewiesen und damit steht fest, Dieter Bohlen hat mit seinen Kommentaren oder seinen Bewertungen dort als Künstler agiert. Und deshalb muss RTL in die Künstlerkasse eine Abgabe zahlen. Ist doch vielleicht sogar günstig für ihn, wenn er als Künstler gewertet wird, weil er, da können seine Äußerungen, kann er dann als Kunst verkaufen und somit, denke ich, wird juristisch kein Anspruch an ihn geltend machen, so sein, wegen Beleidigung das oder so. Er kann ja sagen, könnte auch damit dann zusammenhängen. Die Künstlerkasse, die hat mir auch jahrelang geschrieben. Echt? Ja. Weil du Künstler warst? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Vielleicht wäre ich einer geworden, wenn ich eingestiegen wäre. Naja, und heute machst du einen Podcast. Stimmt, ist ja auch eine Form von Kunst. Ja, wir sind Kunstfiguren. Kunstfiguren. Also ich bin eigentlich recht echt. Das war die erste Meldung. Dann haben wir noch eine News. Und zwar, wie findest du eigentlich die neue Sendung mit Harald Schmidt und Oliver Pocher? Sehr gut. Ich habe mich schon gefragt, warum wir letzte Woche wie wir das vergessen konnten, darauf einzugehen. Ja, aber jetzt gehen wir nochmal drauf ein, weil es hat sich auch der Intendant des Südwestrundfunks gemeldet. Er heißt Peter Bootghost oder so, wenn ich das richtig gelesen habe. Und da ging es nämlich darum, um die Verwendung von Nazi-Begriffen in der Show. Er hat nämlich gesagt, dass sowas nicht ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gehört und die Grenzen dort deutlich überschritten wurden. Ja, beim Privatfernsehen ist mir übrigens auch ein Fall bekannt. Befreundeter Moderator, der wurde aufgrund einer Äußerung sogar entlassen. Er hatte irgendwie einen Zusammenhang hergestellt zwischen einer Dusche und halt den Juden, und das hat dazu geführt, dass er dann am nächsten Tag, nachdem die Sendung ausgestrahlt wurde, seine Kisten packen konnte. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her, ne? Das ist schon ein paar Jahre her. Dran erinnern, deine Fernsehzeit. Finde ich übrigens super, dass man da viel zu, nicht super, dass man da super sensibel irgendwie ist bei dieser Thematik. Also ich finde, dass man weiß ja, wie es gemeint ist, und da sollte man einfach mal den Bogen nicht überspannen und das gleich irgendwie, irgendwie mit Konsequenzen belegen. Ja, und das, die ganze Thematik ist halt auch in Anspielung auf den Talkshow-Auftritt von Eva Herrmann entstanden. Und naja, da kann sich im Prinzip jeder sein Urteil zu bilden, ob diese Situation, wie sie jetzt sozusagen im Fernsehen ist, ob das gut oder schlecht ist. Ja, Freiheit für Pocher und Schmidt, würde ich sagen. Genau, also ich muss auch sagen, ich bin positiv überrascht von der Sendung. Es ist nicht alles gut, muss man auch dazu sagen, aber viele lustige Sachen. Aber ich muss ehrlich sagen, seit Pocher verstehe ich auch einige Gags mehr. Ja. Weil Schmidt sie für ihn mal erklärt. Ja, jetzt hat Harald Schmidt endlich einen, der den flachen Humor hat. Ja. Vertreten haben. Ja, und dann noch eine ganz tolle News für alle Tennisfans. Und zwar ProSieben zeigt jetzt nicht nach Fußball, zeigt ProSieben jetzt auch Tennis. Und zwar kurz vor Weihnachten gibt es ein Turnier mit alten Bekannten. Und zwar ist dabei zum Beispiel Boris Becker, ja, Michael Stich. Okay, nächste. Nee, ganz ehrlich, also ich war entsetzt, als ich den Fernseher einschaltete und auf meinem Lieblingssender ProSieben landete. Und da Sport lief. Da muss ich ja mal dazu sagen, Lieblingssender ProSieben. ProSieben ist der Sender, den ich eigentlich fast am wenigsten gucke. Ja gut, ich habe eine andere Bindung zu dem Sender. Aber egal, trotzdem, also Sport gehört da nicht hin. Ja, aber das scheint für die das Zugpferd zu sein. Echt, also ProSieben und Fußball ist wie, weiß ich nicht, ist wie... Sag mal, wie Radsport ohne Doping. Wie Radsport ohne Doping, genau. Ja. Mittlerweile. Nee, Quatsch. Ja, für ProSieben ist das so. Nee, aus deiner Sicht natürlich nicht. Ich wollte sagen, wie tote Oma mit Honigsuppe oder irgend sowas. Also, es passt absolut nicht zusammen. Naja, ist halt Geschmackssache. Ja, wie Radsport ohne Doping, du warst richtig, es tut mir echt leid, aber ich bin heute wirklich mindestens 2 Sekunden langsamer, was mir häufig zum Verhängnis geworden ist, auch schon heute Morgen, genau, Julias Einwurf ist korrekt. Ich bin heute früh, 10 Minuten bevor ich los wollte, kam Julia an und sagte, ob ich nicht den Leo mal wecken möchte, dass ich den dann mitnehmen kann. Und nachdem du schon an der Tür angezogen standst. Fast, ja. Und ich habe Leo im Halbschlaf angezogen. Und er musste beim Bäcker frühstücken, weil, ja. Und er war traurig, dass es beim Bäcker kein Müsli gab. Ja. Der arme Junge. Wie gesagt, man möge mir den ein oder anderen Schnitzer hier verzeihen. Ja, diesmal hast du ja wirklich was, also. Ja, aber ich wusste auf Anhieb die Nummer der Folge, die wir heute haben, also von daher. Nachdem ich sie dir nochmal gesagt habe. Das sollte man auch mal hervorheben, ja, finde ich. Ja, ja, dann weiß ich nicht. Wir auch mal ruhig die nächsten Wochen vorhalten. Ja, man muss auch das Positive sehen. Ja, eben. Nicht immer nur das Negative. Weil mir reicht das nämlich ja langsam auch alles. Bin auch nur ein Mensch mit Gefühlen. Hör auf, Ernie. Was? Hör endlich auf, Ernie. Achso, ja, genau, Ernie. Ja, das war ein schöner Gag, ne? Ernie. Für alle, die nicht wissen, wer Ernie ist, Ernie ist der kleine Bruder von Stromberg. Ja. Genau. Ja, denn bist du denn, wenn du jetzt so angeschlagen bist und fix und fertig, bist du denn überhaupt in der Lage, das Frage- und Antwortspiel zu spielen? Na, mal sehen, vielleicht fällt es mir. Also ich habe jetzt die Musik schon abgefahren. Ja, kommst jetzt nicht mehr zurück. Ja, vielleicht stehe ich mir ja sonst eigentlich nur selber im Weg. Also wir können es durchaus mal probieren. Du hast gerade gehustet, ne? Wieso hat man das gemerkt? Ja, bei Fußballreportern gibt es normalerweise eine Hustentaste. Da ja. Drücken die dann rauf, wenn sie husten oder schniefen. Und dann hört man das nicht. Ich habe da auch ein Mittel für, aber das Problem ist, es funktioniert nur einmal. Das ist und zwar die Schere, die hier liegt. Also, ja. Danach hört man dich nicht mehr. Genau. Nee, dann lass uns mal eine Runde Frage und Antwort spielen. Ja. Würdest du lieber raten oder. Das ist mir total egal. Fragen stellen. Wir können eigentlich beim letzten Mal weitermachen. Also. Das heißt? Alternierend. Also, der beim letzten Mal nicht dran war. Ja, wie war es denn letztes Mal? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Oh, ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ich glaube, du hast geraten. Warte mal. Dann, genau, dann würde ich heute mal raten. Guck mir mal an die Lösung und dann weiß ich es wieder, ob ich es geraten habe. Es ging beim letzten Mal um den Podcast der Bundeskanzlerin. Genau, da hatte ich geraten. Richtig. Das heißt, diesmal rätst du. Dann gehe ich mal auf unsere Internetseite, blog.juba.de. Ach Mensch, ey, wir sind schon wieder über die 20 Minuten hinaus. So, und ich wähle... Ja, du sprichst so langsam. Ja, damit ich selber hinterherkomme. Damit ich weiß, was ich gerade mache. Damit dein Gehirn es registriert, was du Das machst. Ist jetzt übrigens diese typische, eigentlich typische Single-Macke, ne? Alles zu kommentieren, was man tut. Aber ich werde mal damit fortfahren, damit man nicht denkt, ich würde hier irgendwie nur dumm rumsitzen. Also ich mache wirklich Tatsache was. Ich suche jetzt, dann drücken wir jetzt nochmal hier rauf. Jetzt suche ich den Link mit Zufallsbeitrag. Stefan, Hilfe, hallo. Wo ist denn der Link? Ach, nee, ich hab Beitrag per Zufall. Okay, dann klick ich jetzt mal drauf und... Mein 56K-Modem wählt sich ein. Aha. Ach nee, auf den habe ich jetzt keinen Bock. Auf den Beitrag. Ich mach nochmal Zufall. Der macht mich nur traurig, der Beitrag. Achso? Dann ging es bestimmt um Football. Genau. So, ich drücke halt nochmal auf Zufallsbeitrag. Hast du irgendwas Tolles, Spannendes letzte Woche erlebt, um dem mal nebenbei noch ein Gespräch aufzudrängeln? Ich was Spannendes erlebt. Also spontan fällt mir da nichts Spannendes ein. Dir fällt nichts Spannendes ein? Nee, eigentlich nicht. Dann, Doch, na klar. Am letzten Dienstag war ich bei Alba Berlin seit langer Zeit mal wieder. Okay, merkt ihr das mal und jetzt machen wir erstmal kurz unser Frage- und Antwortspiel. Ja. Es geht. Ich kann dir keinen Tipp geben zu dem Beitrag. Dann würde ich schon auf die Lösung kommen, oder? Ja. Aha. Von wann ist denn der ungefähr zeitlich? Das kann ich dir sagen. Das ist vom 2006. Ah. Frühjahr. Frühjahr 2006. Ja. Das war bestimmt einer der ersten Beiträge dann. Nein. Ist es ein Erlebnisbericht? Ja. Oder ja. Von einem männlichen oder weiblichen Blogger? Männlich. Dirk. Männlich, jung, ja, Dirk, richtig. Dirk. Oh Gott, Dirk hat immer so viel erlebt. Da muss man am meisten aussuchen. Ja, erzähl doch mal auf, was Dirk alles so erlebt. Also nur mal um, damit wir auch gleich mal hier noch ein paar Informationen rausgeben. Dirk macht Speed-Dating, Dirk geht zu Hertha. Ja. Dirk ist Volontär bei Sportveranstaltungen. Ja. Helfer und Assistent und Streckenposten. Ey, wenn du jetzt so weiter erzählst, dann komm ich auf die Lösung. Wird sich das Telefon hier tot klingeln. Mit jungen Damen, die unbedingt Dirk kennenlernen wollen. Ja. Aber erzähl mal weiter, was macht Dirk noch? Also da war jetzt noch nicht dabei, worum es in diesem Beitrag ging. Dirk unternimmt viel. Ja, er unternimmt was. Und das, was hat er dann da zum Beispiel gemacht? War das im Freien irgendwas? Nee. Wäre mal interessant, das im Freien zu sehen, aber es war nicht im Freien. Aha. Also irgendwas unterm Dach sozusagen. Ja, unter einem Dach, genau. In Berlin aber. In Berlin, natürlich. Na, vielleicht doch Basketball? Ja. Ah, habe ich ja vorhin richtig erinnert. Ja, genau. Ja, dann war er natürlich bei Alba Berlin. Ja, und weißt du noch, gegen wen Alba gespielt hat? 2006? Oh, da haben die gegen so viele gespielt, du. Genau, wie viele Mannschaften hat die Basketball? War ich da auch dabei? Ich glaube, da warst du nicht dabei. Wie viele Mannschaften hat eigentlich die Basketball-Bundesliga? Ich glaube 18, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich denke schon, ja. Ja, das war ein Spiel in der Max-Schmeling-Halle. Ja, natürlich. Dann war es ein Heimspiel von Alba Berlin. Genau. In der Max-Schmeling-Halle und ich war nicht dabei. Nee. Ja, aber ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben. Gegen TBB Trier. Ah. Sag mal, hier steht Alba-Captain Matej Mamic. Ist das nicht der verunglückt ist? Also der sich so schwer verletzt hatte? Ja. Dann ist es der, in dessen Wohnung wir gerade wohnen. Also ja, das ist ja jetzt nicht mehr seine Wohnung. Nee, jetzt nicht mehr. Alba-Captain Matej Mamic dribbelt, also das war sogar vor seinem, das war anscheinend vor seinem... Ach, das ist sogar das Spiel gewesen. Nee, man erinnert sich, 7,5 Minuten vor dem Ende führt Alba... Ach, das ist ein Nachholtermin für das Spiel am 26. November. Ja, ach genau. Ah, okay, in der Partie. Die Neuauflage, ne? Weil man das ja dann abgebrochen hat. Okay, alles klar. Also das ist quasi für die Partie, wo er sich verletzt hatte. Ja, ein schwarzer Tag für alle Alba-Fans. Ja, aber da hat er dann sicherlich nicht mehr mitgemacht. Nein, der lag ja lange Zeit im Krankenhaus und Reha. Also es hat ganz schön gedauert, bis er wieder fit war. Und ich glaube, jetzt macht er irgendwie einen Trainer, Nachwuchstrainer oder so. Weil Spielen ist ja nicht mehr möglich in dem Sinne. Ja. Was schreibt hier Dirk? Ja, aber nochmal zur Erinnerung für alle Hörer. Was René sagte, stimmt natürlich. Die Welt ist so klein, weil Dirk geht zu Alba und René zieht in die Wohnung von dem Alba-Spieler. Ja, sogar Captain. Das wusste ich nicht, dass er Captain ist. Hier, wir sind von Captain Alba. ich sehe gerade, und dann konnte er sich in der Halbzeitpause Tickets für das Spiel in Bamberg abholen. Da fällt mir nämlich gerade ein, wir haben am Anfang, haben wir ja gehört, unsere beiden Bamberger von Geil Ablabern. Ja. Ja, nochmal danke fürs Intro einsprechen. Natürlich. Eins haben wir noch. Gibt es in der nächsten Folge auch noch. Ja, genau. Ja. Gut, nee, da hast du ja die Lösung schnell rausgefunden. Eigentlich hattest du die Lösung ja schon, bevor wir überhaupt losgelegt haben. Ja, dann sag doch nochmal den Beitrag für alle, die das nochmal nachlesen wollen. Ich sag erstmal den Endstand, 106-91. Das ist auch eine sehr utopische Punktezahl, die da beim Basketball immer haben. So. Das ist, spricht für offensives Basketball. Ja, das wären, beim Football wären das fast, boah, das wären da über 10 Touchdowns. Mhm. Ja, schon ordentlich. Ja, das ist die Beitrags-ID 107. 107, ja doch, einer der ersten Beiträge im Blog. Stimmt, bei wie viel sind wir jetzt ungefähr? Bei wie vielen Beiträgen? 1500, 1600? Weiß ich gar nicht. Ja, schon eine Menge. Und wir haben übrigens wieder einige neue Zuhörer, habe ich gesehen. Also die Downloadzahlen, die wachsen stetig. Wir wollen auch an dieser Stelle mal unsere neuen Zuhörer begrüßen. Genau, herzlich willkommen und vielen Dank fürs Runterladen. Ja. Und es wäre schön, wenn ihr dabei bleibt. Und da wir auch für euer Wohl hier produzieren, könnt ihr uns quasi unsere Service Center in Anspruch nehmen. Dazu könnt ihr anrufen. Unter der Telefonnummer in Berlin 030-202-36803. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an blog@juba.de. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, die Kommentarfunktion oder das Kontaktformular im Blog zu benutzen. Genau. Viele Wege führen nicht nach oben, sondern zu uns. Und in der Zeit von 8 bis 22 Uhr könnt ihr auch vorbeikommen. Richtig. Nein, bei René Kling. Genau, solange noch Getränke da sind. Ja, aber ja. Vorsicht, René ist ansteckend im Moment. Ja, übrigens, du siehst, ich bin jetzt, der Energy Drink hat keine negative Wirkung auf meinen Zustand gehabt. Mhm. Wahrscheinlich werde ich jetzt die ganze Nacht nicht schlafen können. Wirst im Bett stehen. Ich werde heute Nacht im Bett stehen, ja. Nicht umfallen. Wir werden es sehen, ja. Ja. Einen Gruß müssen wir noch loswerden. Und zwar an den Steffen. Der hatte nämlich Geburtstag. Steffen, wer ist denn Steffen? Steffen ist der frisch liierte Mann von deiner Frau. Von Susanne. Ach so. Ja, der hatte Geburtstag. Ja, und auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Steffen, also, alles Gute. Eine Sache, die wir vielleicht noch erwähnen können, in der letzten Woche ist die zweite Folge des Backstories Podcast rausgekommen. Ja. Und, wenn ihr Interesse habt, dass wir mit euch mal so eine Aufzeichnung machen, dann könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Dann bringen wir euch quasi groß raus. Ja, wenn ihr mal Lust, die Kontaktmöglichkeiten habt ihr ja jetzt. Genau, dann meldet euch. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken, dass wir dann zusammen so eine Aufzeichnung machen. Ja, genau. Da brauchen wir aber ein paar Leute, weil mit Stefan allein ist langweilig. Ja, und ich finde immer, mit René alleine ist auch langweilig. Der schummelt immer. Ja, ich kann nicht verlieren, das hat man ja festgestellt. Ja. Ich tick dann immer aus und... Der tickt dann immer total aus. Da bin ich mal froh, dass wir räumlich getrennt aufzeichnen. Ja, aber und du weißt ja dann auch, also wenn wir spielen, darfst du mir keinen Energy nehmen. Ja, genau. Wenn wir die Dosen versteckt, hoffentlich sind sie bis dahin schon alle. Genau. Wie hieß der doch gleich? Was, der Energy Drink? Ja. Rhinos Energy Drink. Ja, ist übrigens ursprünglich aus Österreich, ne? Ah. Julia hat mir gesagt, sie hat auch Fernsehwerbung davon gesehen. Ist der mit dem Nashorn? Das sagt mir jetzt nichts. Das fand ich, Julia, muss eine andere Frau gewesen sein. Irgendjemand hat davon mal, vielleicht hat es mir auch Leo erzählt, ich weiß es nicht. Ja, gut, schon so viel Werbung, ne? Ja. Ja. Die nächste Folge erscheint am 2.12. Und ihr wisst, was das heißt? Das ist ein Tag nach Welt-AIDS-Tag. Ja, und was noch? 2.12.? Das ist der erste Advent 2007. Ach, nee, hör auf. Ja. Oh, wie grausam, wie schnell das jetzt alles kommt. Und ich hoffe, also wir kommen nur am ersten Advent zu euch in die MP3-Player, wenn ihr eure Lichterketten schon angebracht habt. Ja, und Stefan kommt persönlich vorbei kontrollieren. Genau, ich mache ein Foto. Ja, und wir schauen mal, dass wir dann vielleicht auch irgendwann demnächst das mal gebacken bekommen, mal an einem außergewöhnlichen Ort zu podcasten. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, wir sind diesbezüglich ist einiges in Arbeit, also wir wollen mal schauen, vielleicht kriegen wir es dieses Jahr noch auf die Reihe. Aber wir haben dieses Jahr auch genug erlebt. Julia hat gerade den Vorschlag gemacht auf einer Toilette. Finde ich gar nicht so verkehrt, weil dann brauchst du das Echo nicht rauflegen. den Hall, weißt du? Die Klospülung. Das würde die Post-Production ein bisschen verkürzen. Also wir lassen uns da was einfallen, lasst euch einfach überraschen. Ja, wäre das schön auf einem Weihnachtsmarkt. Mit weihnachtlicher Stimmung. Ja. Wir wollen mal lieber nicht, bevor wir hier aus Versehen irgendwas versprechen, was wir nicht halten können. Wir sitzen auf jeden Fall dran. Das haben wir noch nie gemacht. Nö. Ja. Na gut. Okay. Ja, dann hoffen wir, dass es euch genauso gut gefallen hat wie uns. Ja. René, ich denke mal auch im Namen der Hörer wünschen wir dir gute Besserung. Danke. Ich habe zwar nur die Hälfte vom Podcast mitbekommen, aber... Ja, wir sind jetzt übrigens am Ende. Ja, schön. Hallo. Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Genau. Ich war René. Ich nehme gleich deine Batterie raus. Ja. Ne? Dann sei vorsichtig, weil du weißt, das geht immer schnell. Reihum in der Familie. Ja. Du hast kleine Kinder, also schlaf heute mal auf dem Sofa. Ja. Ich werde mir jetzt noch einen Energy Drink reinpfeifen und vielleicht noch einen und dann noch einen und dann noch einen. Und dann bist du morgen wieder top. Ja. Genau. Na? Dann musst du mir morgen hinterher rennen, wenn du vorbeikommst. Muss ich einfangen. Genau. Gut, also. Ja. Dann hören wir uns am ersten Advent wieder. Genau, in 2 Wochen. Bis dahin. Ja, vielen Dank fürs Hören. Tschüss. Tschüss. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Pod Show, and Limelight.